ich bei gedämpfter Trommel klang, wie weit noch die Städte der Bikini lang. O wäre er zur Not alles vorbei, ich glaub, es bricht mir das Herz entzwei. Ich glaub, es bricht mir das Herz entzwei. Ich hab in der Welt nur Dinge geliebt, nur ihn, dem jetzt man den Tod verdient. Ein klingendes Spiel wird Paradier, dazu bin auch ich, doch ich komm an dir. Dazu bin auch ich, komm an dir.